Herzen halten ihr dein Wort der Wahrheit viel. Du willst beim Menschen gerne sein, drum sei das Herz dein. Herr, ziehe gnädig ein. Ein solcher weltes Heiligtum hat selbst den größten Ruhm. Weites aus, was Wort des Segens.